Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex in the City, Folge Nummer 12, Staffel Nummer 2, Erlesender Schmerz. Hallo Nils. Hallo Chris. Auf Englisch war es ein französischer Titel. Ich glaube, Le Douleur Exquisite. Deswegen habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Genau. Fangen wir gleich mit deiner Inhaltsangabe an. Genau, Erlesender Schmerz. Sam schmeißt eine SM-Party. Stanford lernt jemanden in einem Unterwäscheforum kennen und geht dann auf eine Fetischparty. Charlotte kauft Schuhe und bekommt Vergünstigungen vom Verkäufer mit Fußfetisch. Miranda lernt jemanden im Buchladen kennen, der einen Hang zu Sex an öffentlichen Orten hat. Und Big eröffnet, im Sommer eventuell in Paris zu sein und wird dann nachts von einer besoffenen, wütenden Carrie angerufen. Sie trennen sich wieder, nachdem er nach New York zurückkehrt. Was für eine Arschlochfolge, ey. Es gibt drei Punkte, die ich unbedingt ansprechen muss, die ich nicht vergessen darf. Können mit Samantha anfangen. Und zwar hat sie ja diese komische SM-Fetisch-Restaurant-Party. Also du isst da und drumherum werden Leute ausgepeitscht und du peitschleust aus. Und Leute in einem Harness servieren dir dann Essen, die, wenn die nicht schnell genug sind, die auch ausgepeitscht werden. Auf jeden Fall ist Samantha super entspannt damit. Aber erinnerst du dich an die Folge, wo sie diesen komischen Typen in diesem M-Kleiderschrank hatte? Da war sie überhaupt nicht entspannt. Und das irritiert mich total. Komisch. Na, vielleicht, weil es ihr hier nicht persönlich begegnet oder weil sie die Party ausrichtet und dafür bezahlt wird. Ich weiß, ja, stimmt. Stimmt, da gehen sie gar nicht drauf ein. Aber die haben einen Dialog darüber, dass man doch ein bisschen toleranter Fetischen gegenüber sein soll und bla und sowieso. Also die widersprechen sich in dieser Folge sowas von unglaublich. Vielleicht ist Samantha evolved. Ja, wer weiß. Also klar, sie entwickelt sich ja in den letzten Jahren sowieso. Und man hat ja in der letzten Folge mit diesem Dominik, der ihr das Herz gebrochen hat und sie sich rächen wollte, ja gemerkt, dass sie irgendwie sich weiterentwickelt hat, aber irgendwie dann doch nicht. Vielleicht muss man, also ja, vielleicht ist es auch einfach tatsächlich so, dass die Folgen, also die Geschichten, die in den Folgen erzählt werden, immer ein bisschen dominant sind über die Charaktere. Also es kommt einem schon so vor, als wenn die Charaktere manchmal an die Geschichten, die erzählt werden sollen, jetzt angepasst werden und nicht andersrum. Oder? Also ich finde, manchmal machen die einzelnen Damen schon Sachen, die jetzt ein bisschen out of character sind, aber dann die Geschichte lustiger machen oder so. Ja, das würde auch erklären, also die Geschichten, die erzählt werden, sind ja von dem Cast und von den Leuten, die, also die das Ganze mitgestalten, also die ganzen Frauen und Männer, die irgendwelche Geschichten auch mal gehört haben, die werden damit eingewoben in die Storyline von Sex and the City, damit es authentischer wirkt. Zumindest wird das so verkauft oder wurde mal damals gesagt. Und das ist vielleicht ein Hintergrund, warum die Geschichten manchmal nicht so hundertprozentig auf die Mädels passen. Was mich aber so ein bisschen stört und was aber ganz gut ist, in den nächsten Staffeln ändert sich das ein bisschen. Der rote Faden für die einzelnen Charaktere wird dann halt auch sichtbarer, finde ich. Vor allem, weil dann zum Beispiel Kinder dazukommen und dann kannst du nicht plötzlich irgendwie so eine Single-Frau sein, ne, von heute auf morgen. Ja. Daher, das wird halt besser, aber das ist halt so eine Sache, die hat mich total aufgeregt. Ja, das stimmt. Und, das ist wirklich ein krasser Bruch verglichen. Also so lange ist sie auch noch gar nicht her, wo sie sich über den Typen im Schrank lustig macht. Eben, das ist ja, ich glaube, das war das in dieser Staffel oder der Wobei, ich meine, man könnte es vielleicht immer noch retten. Wir fanden den Typen ja auch komisch, weil er das einfach so gemacht hat, während sie auf dem Klo war. Also vielleicht sagen wir einfach, das war das. Also wenn er das angekündigt hätte und zu Sam gesagt hätte, ich hier verprügel mich mal ein bisschen oder so, stehst du da drauf und lass uns das doch nächstes Mal machen oder so. Aber in dem Fall ist er ja so über sie hergefallen, indem sie, als sie vom Klo wiederkam, war er plötzlich in zum Schrank eingespannt und hat gesagt, ja, schlag mich. So ganz ohne. Ja, und ihre Reaktion war ja auch nicht Samantha-like. Also nicht die Samantha, die wir zumindest im Hinterkopf immer haben. Sie hat sich ja richtig erschrocken oder so. Ja. Ne? Und das ist weggelaufen, statt sich über ihn lustig zu machen zum Beispiel oder so. Ja, oder ja, die hat ihn ja wirklich hängen lassen, was ich auch sehr komisch finde. Normalerweise macht man das ja nicht. Wahrscheinlich wird er jetzt so in diese Folge rum, wird er jetzt gefunden in seiner Wohnung. Verhungert im SM-Schrank. Wie grausam. Selber schuld. Ja. Ja, dann hat Miranda wieder einen neuen Typen, nämlich den Jack. Den trifft sie das erste Mal beim Bücherlesen, beziehungsweise bei, in der Bücherei, ne? Oder nee, Buchhandlung, das war eine Buchhandlung. Da hat genau. sie noch irgendwie sie geht da draußen Büchern geguckt. Durch die Bücher durch, steht irgendwie gerade auf historische Romane oder auf Biografien von historischen Figuren oder so und kommt darüber mit ihm ins Gespräch. Ja, und das ist von ihm eingewickelt, denn er hat ja ein Buch in der Hand, das er schon mal gelesen hat und darüber kommen sie dann halt auch weiter ins Gespräch, weil er ihr dann erzählt, worüber es da geht. Und genau, er ist auch so ein History-Nerd und die beiden rennen dann in der Stadt rum und er zeigt ihr irgendwie ganz tolle, spannende Orte. Genau, zum Beispiel Hauseingang von dem Haus, wo Mark Twain damals mal gelebt hat. Und da haben die dann Sex, denn Jack ist sexuell sehr offen, beziehungsweise möchte alle Leute dabei teilhaben lassen, genau. wenn er Sex hat und möchte sich auch erwischen lassen. Ist doch nett. Ja, wobei Miranda da so ein bisschen das Ganze als seltsam empfindet. Es gibt eine Taxiszene, wo die dann von ihm mehr oder weniger genötigt wird, sich die Unterhose auszuziehen und er leckt sie dann im Taxi und der Taxifahrer bemerkt das mehr oder weniger auch ein bisschen und reagiert auch dementsprechend ein bisschen komisch, aber naja, und sie spricht das dann bei den Mädels an und fühlt sich dann so ein bisschen, ja, also weiß halt nicht, ob er einfach nur diesen Kick braucht oder ob er Sex mit ihr haben will. Was ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten kann, denn final endet das Ganze ja so, er und sie sind dann bei ihm zu Hause in seinem Schlafzimmer und haben dann Sex und sie denkt so, ja, endlich normal Sex horizontal in einen geschlossenen Raum bei ihm privat und was ist, die Eltern kommen rein und er hört auch nicht auf, er glotzt die Eltern an, während er sie weitervögelt und dabei kommt. Was für eine Szene war das denn? Was für ein Creep. Ja, das gehört auf jeden Fall zu den absurderen Szenen der Serie. Und das die beiden drehen sich auch nicht um und gehen wieder raus, sondern stehen da mit offenem Mund. Ich meine, in dem so Moment habe ich mich gefragt. Reagiert man doch nicht. Also wenn man reinkommt und jemand hat Sex, dreht man sich doch sofort um und geht wieder raus, noch bevor man irgendwas sagt. Ja, und genau aus diesem Grund habe ich mich gefragt, haben die das häufiger schon mitgekriegt? Ja, sie sehen aber nicht so aus vom Gesichtsausdruck, als ob sie das häufiger schon mitgemacht hätten. Die sind ja total schockiert, aber sie drehen sich auch nicht um und gehen weg, sondern bleiben da stehen. Ja, aber die normale Reaktion auch von Jack und Miranda müsste doch eigentlich sein, und zumindest von Jack. Oder dass sie irgendwas drüber werfen oder irgendwas. Also zumal es ja eine amerikanische Serie ist. Ja. Da irgendwas. Also zwischen Eltern und Kindern über Sex zu reden, ist da ja mal total unmöglich, geschweige denn sich dabei zu erwischen. Ja, und der glotzt sie an und vögelt weiter. Ja. Und kommt dann auch. Und alle sind so, what? Was ist denn jetzt los? Warum macht er das? Was ist mit diesen Jungen los? Von seinem Orgasmus-High möchte ich nicht runterkommen in der Situation. Nee, ich glaube, wenn du dann in diesen okay, was habe ich gerade getan? Aufhört, ja, krass, echt furchtbar. Die Grausamen. Naja. Ja, und damit endet die Geschichte auch zwischen mir ja, und Jack. Ja, ich glaube, da braucht es noch keine weitere Erläuterung. Also wenn sie dann nicht Schluss macht, dann ist mit Miranda schon... Trotz mit Miranda und ihren Eierstock. Trägen Eierstock, genau. Wirklich was nicht in Ordnung. Also dann ist sie wirklich verzweifelt, aber so weit kommt es zum Glück nicht. Dann haben wir nochmal Charlotte. Charlotte. Das ist doch deine Lieblingsgeschichte, oder? Das freut dich doch voll. Nachdem du vor 2 Tagen irgendwie so entsetzt warst über Füße in deiner Timeline, dachte ich, da wird er doch zurückspulen und sich die Szenen nochmal angucken und nochmal. Das ist so großartig. Sie geht auf jeden Fall ein bisschen shoppen und guckt sich Schuhe an und trifft dann auf Buster. Buster ist ein Schuhverkäufer. Richtig. Der irgendwie, also von Anfang an irgendwie sehr creepy dargestellt ja, ist. Ja, es wird nicht besser. Und der ist dann irgendwie total versessen darauf, Füße anzufassen, zu massieren. Na, erstmal ist er einfach nur ein sehr guter Verkäufer, weil er ihr naja, gleich die Schuhe guter anbietet. Verkäufer. Ich weiß nicht, also ich meine so 400 $ Schuhe, die er dann nur für $200 verkauft. Ich dachte ja sowas, also ich meine, die haben ja kein Preisschild dran. Ich dachte, das ist sowas wie eine Eröffnung am Anfang. Ich dachte, das ist der sagt ihr irgendeinen Preis und dann sagt ihr den reellen Preis und dann denkt sie, sie hat 200 Euro gespart und kauft die Schuhe und es funktioniert ja auch prompt. Also das ist kein Bazar da, das. Wieso? Aber es stehen keine Preise dran, oder? Das kann sein, aber bei diesen ganzen Geschäften, die die Mädels immer besuchen, wo man, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Millionen pro Monat verdienen muss, um sich solche Sachen zu kaufen, da ist das ja nicht ungewohnt, oder ist ja nicht ungewöhnlich, dass da keine Preisschilder draufstehen. Und die Schuhe sind halt meistens so diese Manolos und so, die kosten dann halt immer so um die 400. Also, aber ich bin halt, ich habe das am Anfang nicht kapiert, sondern ich dachte, okay, der macht halt ein falsches Eröffnungsangebot, geht dann 200 runter und schwupps kauft sie die ja auch. Nein, Charlotte ist eine Schuhprostituierte oder eine Fußprostituierte. Sie wird nämlich von ihnen genötigt, Schuhe anzuprobieren. Genötigt wird sie ja wohl überhaupt und nicht. Die dann kommt günstig da jeden Tag verkauft. Wieder in diesen Laden und kauft neue Schuhe. Sie braucht halt neue Schuhe. Sie hat so sie wenig. Braucht überhaupt nicht neue Schuhe. Sie kauft noch ein zweites Paar, was genauso ist wie das erste Paar. Das so ist viele nicht Schuhe wahr. Braucht kein Mensch schon gar nicht für die zwei Monate. Das sieht total anders aus. Nein, das sind zwei unterschiedliche Schuhpaare und du hast überhaupt gar keine Sorten Ahnung. Sandalen. Das Lustige dabei ist, ich hatte mir gestern die Folge angeschaut und dann gibt's ja diese Abschlussfolge, wo sie dann halt ihren Tiefpunkt erreicht, wo sie dann nochmal zu ihnen hingeht und eigentlich die Schuhe zurückgeben will, weil sie mit den Mädels gesprochen hat, dass es einfach gar nicht geht. Genau, das erste Mal geht sie hin und kriegt sie billiger, das zweite Mal geht sie hin und kriegt sie billiger, weil er sagt, dass er ihr sie anziehen will. Nee, was ist denn beim zweiten genau. Besuch? Er soll sie soll sie einfach. Ach so, genau, nur er möchte ihr die, nee, beim zweiten Mal massiert er ihr die Füße. Da sagt er, sie kriegt das für 300 statt 500, aber er massiert ihr gerne noch die Füße dazu. Und dann weiß sie ja, was Sache ist. Und dann geht sie ja wieder hin und sagt, stimmt, ich kann, das geht so nicht, ich muss sie zurückgeben und sie sind überhaupt viel zu teuer. Und dann sagt er, wenn er ihr nochmal 5 Paar anprobieren darf oder so. Naja, erstmal sagt er ja was anderes und zwar meint er dann, nee, die sind getragen, die kann ich nicht zurückgeben und dann meint sie, doch, das muss er aber, das geht gar nicht so und dann sagt er, okay, dann schmeiß ich sie weg, sagt, nein, stimmt. Nicht wegschmeißen. Stimmt, das ist echt wie so ein angefixter Dealer oder so. Ja, das ist total grausam. Gut, dann muss ich sie wegschmeißen. Voll fies. Ja, und dann kommt diese Eröffnung von wegen hier, wir haben ja noch 5 neue Paar Schuhe und die müssten mal anprobiert werden und der geht dann total ab und in diesem Moment kam mein Mann in den Raum rein und hat sich diese Folge angeguckt und musste mit mir total laut loslachen. Und Gott, was ist denn da los? Bei der Typ geht so krass ab. Hast du hingeschaut? Oder hast du die ja, habe ich total, ja. Das Interessante bei ihr ist ja auch, sie hatte auch so einen Ring, so einen Zehenring. Ja, stimmt. Ach, total komisch, das ist auch so ein 90er-Ding, oder? Habe ich bisher auch keinen. Nicht wieder Hattest gesehen. Du einen? Nee. Fußknöchelchen-Kette ist auf jeden Fall 90er. Oh. Zehenring oh. War mir gar nicht bekannt. Doch, ich kannte das schon. Ich habe ja damals die Bravo Girl gelesen und da waren solche tollen Accessoires dann auch beschrieben. Für Männer gab es das nicht wahrscheinlich, oder? Vielleicht aus Leder. Ja, diese Gott. Bänderchen, die bei H&M in meiner Kasse liegen für Männer. Oder aus Holz. Holzfußringe. 10 Ringe. Okay. Würde mich jetzt auf jeden Fall echt nicht wundern, wenn es die gäbe für Männer. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine super lustige Situation. Ja. Dann haben wir nochmal Big Tool for You und Rick 9 Plus. Mein Vorschlag ist übrigens, dass besonders gute Folgen in Zukunft ein 9 Plus heißen. Also falls, wenn wir über die 3 Stanfords noch hinausgehen wollen, kriegt die Folge ein 9 Plus. Aber das ist doch schon Dead End. Also das 3 Punkte und also mehr geht ja gar nicht normalerweise. Ich wollte ja nur 9 Plus einarbeiten. Ich wollte nur 9 Plus einarbeiten. Ach so, ja, sorry, nee, das geht nicht. Abgelehnt, gut. Das ist auch wieder so eine 90er-Geschichte, denn er ist ja im Cyberspace unterwegs und chattet mit Leuten in ein Unterwäsche-Fetisch-Forum. Was irgendwie alles so ein bisschen okay. Und das erinnert sehr, sehr an Queer as Folk. Ich glaube, da gab es auch ein Big Tool for You. Ich bin mir gerade unsicher, aber dieser Nickname kam mir sehr, sehr bekannt vor. Und Rick 9 Plus Emmett, Stanford. In der Emmett-Storyline? Also genau, wenn genau. Er anfängt Emmett. Mit Cybersex? Ja, genau. Mhm. Das war ein bisschen absurd. Und ungefähr, ich glaube, das war sogar Big Tool for You. Vielleicht ist es auch sehr ein verbreiteter Name. Vielleicht war das so ein Standardname. Ja, es kann natürlich sein. Das klingt irgendwie nach so einem Werbespruch. für eine Handwerkerfirma oder sowas. Big Tool for You. Das kann natürlich sein, ja. Das wird sich auf jeden Fall anbieten, ja. Ja, er trifft dann auf jeden Fall Big Toy for You online und möchte sich dann mit ihnen treffen. Ist sich da ein bisschen unsicher, weil er ja jetzt nicht so der absolute Macker wäre. Ja, und, weil er gelogen hat, mit anderen Worten. Ja, weil er gelogen hat, weil er keinen Schwanz hat. Der mehr als 9 Inch groß ist, das ist, glaube ich, mehr als 24 Zentimeter oder so. Ja, ich glaube, Carrie sagt 25. Ja, irgendwie so um den Dreh herum. Übersetzung. Hm. Und dann geht er aber doch hin und das ist dann halt so eine komische Bar in der Nähe vom Fleischmarkt. Meat District, oder? Bestimmt. Ja, also die übersetzen es ja mit Fleischmarkt. Ja, der Meatpacking District. Sam kauft da später auch irgendwann eine Wohnung, oder? Stimmt, wo die ganzen Prostituierten. Genau, und das ist ja heute. Ist es nicht sogar in Brooklyn? Nee, in Brooklyn ist es nicht. Spielt alles in Manhattan. Nee, das glaube ich nicht. Aber es ist mittlerweile ja eine der angesagtesten und damals ja noch einer der heruntergekommensten Bezirke, Meatpacking District. Okay. Das ist so. Also so, wie fast immer. Ja, das ist so ein richtiger Gentrifizierungs-, so eine Blaupause. So wie läuft das ab? Das kann man da, glaube ich, total gut studieren. Okay. Ja, und die Schwulen waren natürlich die Ersten, die da waren. Ist natürlich. So. Schwulen, Künstler, ja. Prostituierte. Wer hat das denn erzählt? Kevin Allison im Risk-Podcast erzählt immer von den Sexpartys im Meatpacking District in den 90ern. Genau, da muss es so bestimmt toll große, schwule Sex-Underground-Partys gegeben haben. Also ich beneide sowieso die Leute, die 70er, 80er, 90er, Anfang 90er in Manhattan, Downtown auf die Partys gehen konnten. Sage ich immer, also wenn Leute sagen, die Zeitreise-Frage stellen, dann ja, sage ich immer, frühe 90er Manhattan oder so. Ich hätte ja gerne mal die Partys miterlebt, damals mit Keith Haring, der soll ja richtig abgegangen sein damals. Den? Aber egal, auf jeden Fall geht dann Stanford auf diese Party, die dann nur eine Unterwäscheparty ist. Also musste er mit seiner französischen Unterwäsche. Also nicht nur eine Unterwäscheparty, sondern eine nur Unterwäscheparty. Genau, eine nur Unterwäscheparty. Also der musste sich dann halt wirklich auf die Unterhose ausziehen und dann steht er an der Bar und wartet auf Big so Tool süß. For You. Ja, und dann kommt so ein Typ, der sieht total toll aus und er und dann reden sie über seine Unterhose. Genau. Und was ich total toll finde, ja, ist, dass er ihnen ein richtig gutes Gefühl gibt. Also ja, Stanford genau. Blüht da richtig auf und komm, dreh dich. Und dann dreht er sich und ist total eingeschüchtert irgendwie, aber total glücklich, weil irgendjemand ihn beachtet. So eine schöne Geschichte für ihn, finde ich. Und fragt dann, was willst du denn trinken? Und der andere sagt dann, nein, ich gebe dir eins aus. Ja. Ja, das war echt süß. Super süß. Das ist so unrealistisch. Ja, aber das denkt er selber ja auch, ich weiß nicht. Ja, wer weiß, was für Drogen er intus hatte. Nein, so böse wollen wir gar nicht sein. Nee, es gibt ja Leute, die auf so Typen wie Stanford halt auch stehen. Ne? Der ist ja sehr stark behaart, hat eine Glatze und ist halt nicht so muskulös. Es gibt ja Leute, die total auf sowas abfahren. Naja. Ja, aber eine schöne Geschichte, finde ich. Und Big Tool for You kommt dann halt nicht. Und dafür lernt er halt irgendjemand anderen kennen, den er wahrscheinlich nie wieder sieht. Ja, mit anderen Worten, er springt über seinen Schatten und geht dann raus. Weil das ist ja eigentlich so ein Venue, auf das er sonst nie gegangen wäre, oder? So wie ich ihn einschätze. Ja. Er macht ja schon auch immer so einen relativ verklemmten Eindruck. Mhm, total. Oder eher eben auf der Party dann ja auch. Ja, absolut. Ja. Aber ich meine, aber auch ganz gut ist. Er hatte ja schon eine, also verglichen mit allen anderen, sehr ungewöhnliche Unterhose an, weil alle anderen irgendwie so Jockstraps und so sexy Dinge hatten und er war dann in so, naja, Synthesboxen. Naja, also so ungewöhnlich war die jetzt nicht, die war jetzt komplett weiß, aber vom Schnitt her, wenn du mal drauf geachtet hast, ist es der gleiche Schnitt gewesen, die der Typ, den er angemacht hat oder die, von denen er hatte angemacht wurde. Hatte der auch Boxerbriefs? Ja, genau, nur dass die halt so gestreift waren, so bunt gestreift. Ja, stimmt, richtig. Das war genau der gleiche Schnitt, also fand ich irgendwie sehr lustig. Vielleicht hätte die ja auch erkannt und dann, naja, keine Ahnung, auf jeden Fall war das sehr lustig. Warst du schon mal auf so einer Party, so einer Unterhose-Party? Nee. Oder so einer Nacktparty? Nee. Tatsächlich. Ich wollte tatsächlich mal auf sowas gehen, aber meine Begleitung wollte da nicht rein und das war aber, glaube ich, auch eine total Nacktparty. Das hätte ich gerne mal gesehen. Eine legendäre Party, die ein Freund von mir mal, der war da immer DJ, die Schlager-Nacktparty, die einmal Oh Gott. Einmal im Monat ist oder so, wo wirklich sogar aus dem Umland Leute kommen. Da geht man auch rein und legt seine ganzen Sachen bis auf die Schuhe in so eine Mülltüte und dann tanzt man nackt zu Schlager. Die soll sehr interessant sein, die Veranstaltung. Ich glaube tatsächlich war es der Schlagerteil, der mich immer davon abhält, dahin zu gehen. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich da in dem Punkt sehr, sehr. Aber es soll eine sehr, sehr besondere Atmosphäre sein, die es nur bei dieser Party gibt. Das glaube ich. Ich meine, ich gehe auch auf. Das ist halt so eine absurde Kombination. Das auch, aber ich gehe auch auf FKK-Stränden ein bisschen Sonnenbaden und ich finde, die Stimmung ist auch eine ganz, ganz angenehm ungezwungene und man spricht dann ganz anders auch miteinander und die Leute sind irgendwie freundlicher und kommunikativer. Mhm. Ich gehe mal stark davon aus, dass wenn du halt diesen ganzen Markenscheiß da weglässt und die Leute halt sich nicht mehr darüber identifizieren können, was sie gerade anhaben, ist das auch sehr gut für die Kommunikation untereinander, weil dann ist halt jeder gleich, ne? Höchstens die super durchtrainierten. Ja, aber eben. Also ich meine, der soziale Status ist nicht an der Kleidung abzulesen, aber so gerade Schwule sind ja nicht arm in der trotzdem Fähigkeit, anders. Irgendwie den sozialen Status dann direkt am Körper festzumachen. Ja, aber das ist, du kannst da arm sein und trotzdem irgendwie gut gebaut sein. Das ist, aber dadurch, dass halt nicht wirklich alle hundertprozentig super aussehen, sondern halt realistische Körperbaustrukturen haben. Ja, wenn das so ist, ist das natürlich super ist entspannt. Ist es, ja. Genau. Und die Leute sprechen halt wirklich ganz anders miteinander, finde ich. Ja. Und die sind kommunikativer, achten mehr aufeinander. Und also ich finde das sehr, sehr angenehm. Viel besser, als wenn du jetzt auf einen normalen, ja, angezogenen Bereich irgendwie gehst. Und da sind die Leute irgendwie ein bisschen distanzierter und versuchen halt irgendwie, ja, so gar nicht miteinander zu reden. Und das fand ich da halt immer sehr angenehm bei solchen Geschichten. Ja. Ich gehe mal stark davon aus, dass das halt auch bei diesen Partys dann so ein bisschen anders geht. Wobei bei schwulen Nackt- oder Unterwäschepartys, da geht es ja dann hauptsächlich dann auch noch ein bisschen um ein paar andere Dinge. Ja, das würde ich dann eben auch vermuten. Ja. Dann haben wir noch die Carrie-Geschichte. Carrie und Big sind mal wieder an einen Punkt gekommen, wo Big nicht mit ihr redet, obwohl es ja eine Geschichte ist, die man normalerweise in einer Beziehung relativ frühzeitig mal ansprechen sollte, wobei er sich ja noch nicht ganz sicher war. Es geht nämlich darum, dass er eventuell für ein halbes Jahr oder für länger nach Paris ziehen muss, geschäftlich, was auch immer er geschäftlich in Paris macht. Das wird ja auch nicht erwähnt. Ja. Und sie kriegt das dann halt nur beiläufig irgendwie so vor die Füße geworfen, weil er kurz nach Paris muss und gibt's ja irgendwie irgendeine Veranstaltung, auf die die beiden dann gehen sollten. Ja, sie überlegt sich einen Shared Apartment zu kaufen oder so, ne? Oder jemand, den sie kennt, überlegt sich ein Shared Apartment zu kaufen, also sich ein Ferienhaus für die Hampton in den Hamptons zu teilen. Ich glaube, Charlotte. Stimmt, oder so. Genau, das war das. Ja, Charlotte war das. Plant das und Carrie fragt, ob sie dann nicht dann auch im Sommer in die Hamptons wollen oder so und sich da irgendwie dran beteiligen. Keine Ahnung. Und er sagt dann, er weiß noch nicht, ob er im Sommer kann, weil es kann sein, dass er 7 Monate in Paris ist. Oder vielleicht auch ein Jahr. Genau. Und das Ding ist halt, dass Carrie das halt so gar nicht versteht. Und er wollte das erst ansprechen, wenn er wieder zurück ist, wo er dann hundertprozentig weiß, was denn Sache ist. Weil es kann ja sein, dass es jetzt dann doch nicht so ist. Und das wollte er jetzt erstmal abwarten. Verstehe ich einerseits, aber andererseits verstehe ich Carrie auch, weil es halt wieder in dieses gleiche Muster reinfällt, in was Big halt sehr gerne immer reinfällt, nämlich, dass er Carrie aus ihrem Leben halt rausschließt. Aus seinem Leben. Aus seinem Leben, genau, ausschließt. Ja, also er sieht halt keine zusammen, er sieht halt nichts zusammen. Ich muss da wieder an die letzte Folge denken, da liegen die an irgendeiner Stelle auf dem Bett und das musste ich googeln, weil ich die Referenz nicht ganz verstanden habe oder weil ich sie auch lustig fand und da fragt sie ihn, wie er ihre Beziehung sieht. Und er antwortet, er würde das gerne so machen wie Woody Allen und Mia Farrow. Und dann sagt sie dagegen, aber hoffentlich vor Sun Yi. Und die Referenz fand ich in der Folge davor ganz lustig, weil sie im Nachhinein ja dann ganz interessant geworden ist, weil Woody Allen genau diese Adoptivtochter Sun Yi dann geheiratet hat später. Aber also scheinbar hatten die immer 2 getrennte Haushalte, Mia Farrow und Woody Allen. Das ist ja schon eine, ich möchte das nicht werten, aber schon eine sehr unkonventionelle Vorstellung von einer dauerhaften Beziehung, dass man quasi in 2 verschiedenen Haushalten lebt. Ich glaube, später kommt das Ganze auch noch mal zu tragen bei Miranda und Steve. Ups, Spoiler. Und Der dann kommt wieder. dann hast du halt nämlich auch genau diesen Punkt, dass es eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist, zwei Wohnungen zu haben, weil man halt so diese Distanz hat. Und ich finde das persönlich, Aber kann ich das Carrie ist nicht komplett der Typ nachvollziehen. dafür, scheinbar. Ja, Nee, natürlich kann man absolut das. nicht. Ich sag ja, ich will das auch gar nicht werten. Es, Ja. das, das ist ja, also ich meine, gut. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, aber Ja, ich aber kenne das Leute, wird. die damit klarkommen. Aber Carrie kommt damit eindeutig nicht klar. Ja, wobei diese Geschichte, diese Storyline wird auch noch mal in den ersten Kinofilm aufgenommen und da hat's dann auch etwas sehr Positives und auch Charlotte, die da auch komplett dagegen ist, findet die Geschichte dann auch gar nicht mal so negativ, dass man so einen Rückzugsort immer hat, die Möglichkeit einfach mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal meine Ruhe, ich muss mich mehr auf die Arbeit konzentrieren oder auf mich und da will ich halt einfach mal für mich sein, um meine Sachen zu machen, in Jogginghose rumlaufen und einfach mal nicht angesprochen zu werden. Das Kacken hat so seine Vorteile, gehen. finde ich. Ja, kacken gehen. Aber das macht sie dann ja auch, weil die Wohnung ist ja dann groß genug. Ja, und das ist aber noch so ein Ding, ich weiß nicht, also Carrie dreht dann ja komplett durch, trinkt dann Cocktail und ruft dann Big mitten in der Nacht an und hat ein unfassbar bescheuertes Hat einen Breakdown. Gespräch mit ihm, also total bekloppt. Und danach ist ja erstmal, ja, Stille, keiner rührt sich, bis Carrie dann halt zu Big dann, wenn er als Big dann zurückkommt, dann kommt Carrie ihn besuchen und will ihn willkommen heißen und alles ist wieder okay und alles ist super. Kommt dann halt mit Pommes von McDonald's und Burgern mit einem, wie heißt das Ding, was sie auf dem Kopf hat? Baskenhut Ja, ist das. Baskengut und versucht einen französischen Dialekt zu sprechen und ich habe keine Ahnung, was sie da gerade versucht, weil das so Ich glaube, überhaupt nicht sie wollte französisch ihn ist. wieder in die amerikanische Kultur zurückheißen nach seiner langen Woche in Frankreich. Aber irgendwie sendet sie da auch Mixed Signals, weil sie gleichzeitig französischen Mut hat und französischen Akzent und amerikanisches Essen, das sie unter Umständen ja gar nicht essen würden. Wobei ich da auch immer denke, vielleicht ist das ihre Art zu kochen. Also da sie nicht kochen kann, vielleicht bringt sie immer Fast Food mit oder so. Ich wusste jetzt gar nicht, ob das so ungewöhnlich ist oder nicht. Ich fand es ein bisschen ungewöhnlich, dass man das McDonald's-Logo so klar gesehen hat, aber das ist jetzt vielleicht auch wieder Amerika. Ja, Vielleicht war das das war auf einfach jeden Fall eine Product ganz, ganz Placement. komische Situation. Und sie dreht ja dann in dem Moment halt auch durch, weil er es auch nicht nachvollziehen kann, wie sie denn jetzt gerade wieder reagiert und schmeißt dann die Pommes mit Burger gegen den Fernseher, gegen den alten Röhrenfernseher. Das fand ich aber ganz gut. Ich mag das immer, wenn sie dann so drüber ist. Ah, das ging gar nicht. Also das war so typisch Carrie. Ohne Sinn und Verstand. Ja, die streiten sich dann auch und am Ende ist es dann Ja, so, also dass. sie hat halt ein prinzipielles Problem. Das spricht, da will er nicht drüber reden. Also er verschiebt das ja auch immer. Er macht ja auch diese Tone-Arguments, die ich wirklich ätzend finde. Da regt sie sich auch drüber auf. Also sie sagt irgendwas und statt dass er inhaltlich darauf eingeht, sagt er, sie soll sich nicht aufregen. Und das ist halt so eine Art, eine Diskussion zu führen, wo du dann erstmal delegitimiert wirst in deinen Gefühlen oder so, weißt du, wo der Ja, andere dir ja. nicht inhaltlich auf einer inhaltlichen Ebene begegnet, sondern erstmal sagt, ja, okay, aber so wie du mit mir redest, will ich das nicht und jetzt sowieso nicht, sondern wir reden darüber, wenn ich sage, dass wir darüber reden und so. Und das heißt, er macht die ganze Zeit so ein nerviges, ich will da nicht mit dir drüber reden und in dem Ton schon gar nicht. Und da Das tickt sie dann eskaliert irgendwie dann. aus, genau. Und das kann ich schon verstehen. Also, weil was er ihr immer mitteilt, ist quasi so, ja, du bist ja hysterisch und so, mit deiner Art brauchen wir da jetzt gar nicht drüber reden oder so, aber sie will ja eigentlich nur, dass die Sache geklärt wird und so. Naja, und Ja, aber eigentlich will sie sorry, nicht. sie fühlt sich auch wie so eine Borderlinerin, Ja, weißt weil man wird ja auch aggressiv, wenn einem jemand sagt, dass man nicht aggressiv sein soll. Das ist ja eine self-fulfilling prophecy in dem Moment, wenn er sagt, Schrei mich ja, nicht so an, genau. Nils. Entschuldigung. Ich schreie dich nicht an! Also, wenn du so anfängst, dann reden wir gleich gar nicht mehr miteinander. Genau. Ja, ist absurd. Ja, auf jeden Fall. Das Ganze endet so, dass Big sie dann halt irgendwann wieder überrascht und dann versöhnen die sich mehr oder weniger, haben dann Sex und trennen sich dann. Bop, Genau, bop, ja. bop. Ja, stimmt, den Sexteil habe ich jetzt gerade komplett vergessen in meiner Inhaltsangabe. Weiß man jetzt auch nicht, warum die das dann auch mal machen, aber. Ja, doch, also das Ganze wird dann halt. Stimmt, er steht vor der Tür, ne? Genau, er steht dann vor der Tür und sie stellt sich dann halt die Frage, ob sie ihn wirklich geliebt hat oder ob sie einfach nur süchtig nach dem Schmerz war. Und da haben wir wieder diesen abschließenden Punkt zum Erlesener SM-Thema. Schmerz. Stimmt. Ja, genau. Mich schon gefragt, was bei denen der Fetisch ist, aber ja, genau, dann ist es einfach diese Beziehung. Sadomasochismus. Ja, wobei, also das ist eine sehr landläufige Definition von Masochismus, die sie da einmal von sich geht. Ich muss Masochistin sein, dass ich mit ihm zusammen bin. Das stimmt. Also mit Consent hat das nichts zu tun, was die beiden Nee, absolut am Laufen nicht. haben. Ja, aber das wird von Anfang an, von der ersten Folge sieht man ja Big und da ist ja immer dieses Hin und Her und es wird ja auch nicht enden. Also. Genau, hast du ein Top-Outfit? Ich habe drei Top-Outfits und alle sind What rot. the fuck? Nee, Ja? vier sogar. Okay. Und zwar, Samantha hat ein ziemlich cooles rotes Oberteil bei dem Frühstück an, wo die alle zusammensitzen. Du musst dich aber schon für eins entscheiden, das weißt Nee, ich sag jetzt alle. Ach. Oder willst du erst deins sagen, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja dann, obwohl wir sind sowieso nicht einer Meinung bestimmt. Nö, Ich ich habe sag den mal noch besseren das Geschmack. Zweite, es ist nur so ganz kurz, da gehen die Straße runter, also Miranda, Charlotte und Carrie, glaube ich. Genau, Charlotte kommt da das zweite Mal vom Schuhe kaufen und hat die neuen Schuhe, also später geht es um die Schuhe, aber da hat Miranda so eine Printbluse an, mit so einem, weiß nicht, so eine, da ist so eine Frau drauf, sieht aus ein bisschen wie Ja. so ein Cézanne-Gemälde oder sowas. Und ein roter Ja. Rock dazu. Oh, das ist dein Worst Outfit, höre ich an deinem Tonfall. So schön! Hallo, Finde diese ich. komische Holz-Bambustasche. What the fuck ist das? Die Tasche habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott, das ist so gruselig. Aber das Outfit ist total cool. Und das Rot ist so schön. Und der Pulli ist so schön. Gut, dann haben wir dein Worst Outfit schon geklärt. Ja. Okay, soll ich jetzt noch mein drittes Best Ja, mach Outfit? doch, mach ruhig, Okay. ja. Das Vielleicht habe ich dann noch ein Worst Outfit. ist Carries rotes Kleid am Schluss. Und Locken habe ich aufgeschrieben, hat sie da wieder und darüber bin ich sehr froh. Weil ich mag die glatten Haare nicht. Ja, weiß nicht, ich bin dann mal bei. Carrie hat halt nur ihre Haarmomente, wo sie zwischendurch wirklich tolle Haare hat und dann wieder nicht. Und manchmal sind die glatt sehr schön und manchmal sind die halt auch so total gewellt und oh, so Löwenmähnenartig. Das finde ich ja mal großartig bei ihr. Ja, bei diesem Kleid war ich mir auch ein bisschen unsicher und diese Baskenmütze war, Die Bassmütze ist naja. doof, aber das Kleid finde ich sehr schön. Ja. Also mein Top-Outfit ist Mirandas Kleid, was sie ganz am Anfang auf dieser SM-Restaurant-Party trägt. Trägt sie so ein richtig schönes, Schwarz, schlichtes ne? Kleid. Ja, Da haben alle super schwarz an, hübsch. glaube ich. Ja, genau, Sam ist ja auch eine jetzt. SM-Party. Oder Miranda. Bitte? Nee, Miranda. Miranda, Miranda. Miranda hat so, ich kann das irgendwie so, Marilyn Monroe, kennst ja dieses weiße Ja, Kleid, ne, genau. was sie hat, aber das Ganze in Schwarz und Ah, bei so Miranda sah eins wie das Sam super neulich in aus. Puderrosa hatte. Genau. Bei Samantha sah das aber nicht so toll aus. Hey, Fand es war ich. eins meiner besten Outfits. Ich weiß. Ja, genau. Und Und was ich natürlich vergessen habe als Best Outfit ist die gesamte Unterwäsche-Party. Oh, okay. Sehr gewagt. Ich habe da ein paar gesehen, die nicht so toll aussahen. Aber naja, wie dem auch sei. Kommen wir dann mal zu den Zitaten, weil wir haben schon total überzogen. Ich weiß. Bei dem Drunk Call, als Carrie ihm die Meinung geigt, sagt sie irgendwann so zum Ende hin: Aber ruf mich nicht morgens an, ich habe nämlich auch Dinge zu tun. Und dann fällt es ihr irgendwie schwer, spontan zu benennen, was für Dinge sie zu tun hat. Ich finde es sehr schön, dass sie da so einen Sidegag eingebaut haben darüber, dass er offensichtlich arbeitet und sie offensichtlich nie arbeitet. Ja, bitte leg auf, aber ruf mich bloß nicht an, wenn ich im Bett bin, weil ich hier auch einen Job zu erledigen habe, verstanden? Das fand ich sehr lustig. Ja, gefühlt arbeitet tatsächlich nicht, aber das, was wir ja sehen, ist ja ihre Arbeit. Ja, Weshalb sie ja doch immer hat sie noch arbeitet. nicht mal geschrieben, oder? Man hat sie nicht beim Schreiben gesehen, aber sie erzählt es ja. Und das ist ja eigentlich das, was wir dann halt in der Aber es Kolumne dann auch kommt lesen. irgendwie seltener vor jetzt, dass dieses, aber was ist das eigentlich? Und dann tippt sie und dann kommt dieser Satz und dann kommt der Titel der Folge quasi nochmal als Kolumne oder so. Dieses Kolumnenschreiben-Dings, das gab es diesmal nicht, oder? Ja, ganz zum Schluss, wo sie dann aus dem Fenster guckt und sich dann fragt, ob sie gesüchtig nach Liebe oder nach dem Schmerz ist. Echt? Das kann man so, ja, das kann man so mehr oder weniger als Zitat von ihrer Kolumne dann halt. Ach so, aber du siehst nicht diese Animation, wie sie schreibt. Nee. Ja, genau, das meinte ich. Das fehlte gerade. Ja. Ja, das kommt aber auch immer so unregelmäßig. Am Anfang kommt das immer. Ja, und ich glaube, um sich einzugrooven. Aber es geht ja die ganze Zeit nur um ihre Kolumne in dem Sinne. Von daher kann man sich das ja mittlerweile denken. Deswegen heißt die Serie. Genau. Das habe ich verstanden. Ja, mein Lieblingszitat ist, wo Charlotte das Gespräch über ihren komischen Fußfetischisten hat und dann sagt sie nämlich sowas wie, oder ich weiß gar nicht, wer das genau sagt, auf jeden Fall wird dann Folgendes gesagt. Charlotte sah hinunter auf die erlesenen Schuhe. Der Duft des Leders war berauschend. Und alles, was ich dafür tun muss, ist die Schuhe anziehen? Charlotte kam sich vor wie Aschenputtel. Wie Aschenputtel in einem schmutzigen, perversen Märchenbuch-Paralleluniversum. Dankeschön. Fand ich super erheiternd. Ja, zumal das als Overlay ist, glaube ich, darüber, dass er ihr am Anfang noch so elegant die Schuhe an den Füßen macht und dann zum Ende hin kommt er ja quasi und dann dreht er komplett am Rad. Zunehmend gruseligere Gesichtsausdrücke. Ja, der kommt dann ja auch richtig, ne? Ja, genau. Das ist echt unglaublich. Echt total absurd. Deine Bewertung? 3. Also, ja, die war großartig. 3 Stanfords von 3. Ja, 3 Stanfords bin ich auch dabei. Die ist ganz toll. Großartige Folge, ja. Das war die Staffel Nummer 2, Folge Nummer 12, Erlesender Schmerz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.